Mein Haus? Mein Haus? Mein Haus hat ein gut Ansehen. Das ist wahr. Steht stattlich da, vornehm und reich. Kommt in der Stadt kein anderes gleich. Hab drin köstlichen Hausrat, die Menge. Viele Truhen, viele Spend. Dazu ein großes Haus gesinnt. Einen schönen Schatz von gutem Geld und vor den Toren manch Stück Feld. Auch Landsitz, Meierhöf voll Vieh, von denen ich Zins und Renten ziehe, dass ich mir wahrlich machen mag, so heut wie morgen, fröhlicher Tag. Bring einen Säckel Geldes, straff. Merk, was ich dir noch anschaff. Für morgen wird ein Festmahl gerecht. Das muss bereitet sein aufs Allerbest. Schick her den Koch, du geh ums Geld. Ein köstlich Festmahl befehle ich an für morgen. Ja, soll ich nun einen Gegengang bereiten, frisch? Dass dich das Fieber rüttelt, frisch! Kein Überbleibsel auf meinem Tisch! Es wäre von gestern geblieben, die Menge, zumindest für zwei kalte Gänge. Du Eselskoch! Bist du am besten? Soll ich eine Bettlermahlzeit essen? Ach du auf meine Mägd und Knecht! Wir fallen mir allermaßen nicht recht, dafür stehst du an der obersten Stelle, dass du auf sie. Aha. Da kommt mein Gesell! Hätte beinahe müssen auf dich warten. Wir wollen jetzt vor Stadttor gehen und uns dort das Grundstück ansehen, ob es tauglich ist für einen Lustgarten. Hast Fortunatis Säckel in der Hand, so ist die Sache schon recht bewandt. Ja, bei dir gilt's, gewünscht ist schon getan. Du hast's danach, drum steht dir's an. Woher? Ich bitte dich überaus, wollest dich hilfreich meiner Barmen mildtätig beistehen? Einem Armen. Ja, wie gesprochen, wir müssen eilen, dürfen uns gar nicht länger verweilen. Jedermann! Erbarm dich mein. Kennst du leicht das Gesicht? Nein, wer soll's denn sein? Jedermann! Zu dir hebe ich meine Hand. Hab auch einen besseren Tag gekannt. Ich war dein Nachbar, Haus bei Haus. Bis ich hab müssen weichen draus. Na ja. So gut. Das ist deine Gab gering. Ach, na Gott's Blut! So reut mich doch das Ding! Davon! Mein nachbarlich Bruder Teil da, wäre ich wieder gesund und heil. Davon! Es ist an dem! Ich knie vor dir! Nur diesen Beutel, teil mit mir. Ach, nur! Selbig ist besessen als. Hätt's 1000 Bettler auf dem Hals, ach was, 1000, 100.000 gleich. Ist die Wahl im Maßen reich. Teilst du den Beutel gleich auf gleich, bleiben dir die Truhen voll im Haus, dir wachsen Zins und Renten zu. Mann, wer heißt dich mein Schrank und Truhe, mein Zins und Rent in Mund nehmen? Ich tät mich allerwegen schämen. Was? Mann, da bist du in der Irre. Wenn du meinst, ich könnte ohnweilen den Beutel Geld da mit dir teilen. Das Geld ist gar nicht länger mein. Muss heute noch abgeliefert sein. Als Kaufschilling für eine Lustgarten. Wenn dieses Geld für den Garten ist, dann brauchst du nicht nur einen Wink. Für einen Beutel hast du 10. Lass einen anderen bringen, Flink, und den teil mit mir. Bist du ein Christ? Der nächste bricht man ihn herbei. Der Beutel, der wäre auch nicht frei. Mein Geld muss für mich werken und laufen, mit Tod und Teufel hart sich raufen, weit reisen und auf Zins ausliegen, damit ich soll, was mir zusteht, kriegen. Auch kostet mich meine Häuser gar viel.

Schaden und Schmach, davon er nimmer wird genesen. Das Satans Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Du lässt das als ein rechter Narr. Weißt nicht, wozu ich hier verharr? Gib's vor, du achtest das Geld gering und war dir schier ein göttlich Ding. Nimm die Belehrung von mir an. Das war ein weiser und hoher Mann, der uns das Geld ersonnen hat. An niederen Tauschens und Kramens statt, dadurch ist unsere ganze Welt in ein Höransehen gestellt und jeder Mensch in seinem Bereich hier einer kleinen Gottheit gleich und ohne viel Aufsehen und Geschrei beherrscht. Er aber tausend Händ, ist allerwegen ein Regent. Da ist kein Ding zu hoch noch fest, das sich um Geld nicht kaufen lässt. Darüber weiß ich keine Gewalt, vor der muss jeglicher sich neigen und muss die Referenz bezeigen dem, was ich da in Händen halt. Du bist den Teufelslob nicht faul. Wie zu der Predigt geht dein Maul. Gibst da dem Mammonsbeutel eher, als ob's das Tabernakel wäre. Ich gebe eher, wem eher Gebühr und läster nicht, wo ich die Macht verspüre. Was hilft dein Weinen, liebe Frau? Der Mammon hab ich in der Klau. Warum hab ich mich ihm ergeben? Nun ist vorbei mit diesem Leben. Kannst du das sehen? Und stehst wie Stein. Wo bett ich heut die Kinder mein? Tu mir dir lieb, geh da hinten nach und sieh ihm Stellen zu der Sache. Der Mann kommt in Turm, da mag nichts frommen. Dem Weib gewähr ich ein Unterkommen. Was sie nötig hat zum Leben, zusammen den Kindern, das will ich ihr geben, doch will ich jammerns ledig gehen. Ihre Not nicht wissen, noch gejammer. Man lebt geruhsam vor sich hin, hat wahrlich Böses nicht im Sinn und wird am allerschönsten Tag hineingezogen und weiß nicht wie in Hader, Bitternis und Klag. Was geht mich an, der Kerl? Jetzt aber, dass ich es ehrlich sage, steht mir der Sinn nicht mehr danach, dass ich einen Lustgarten anschaue. Tu mir die lieb, mein guter Gesell. Trag auch den Kaufschilling da zurecht, weil die Versäumnis mir Ärgernis brecht. Der Garten soll für meine Freundin sein. Auf einen Jahrtag ein Angebet. Bei der ich dich heute Abend find. Ich bring dir den Kaufbrief dahin. Ausgefertigt nach deinem Sinn. Mich drängt, dass ich dorthin komme. Ist doch der einzige Ort auf der Welt, wo nichts mir meine Lust vergällt. Ist recht ein paradiesisch Gut, was ihre Lieb mir bereiten tut. Und darum habe ich im Willen dies Ding, das ich als Angebind dir bringe, worin ich, wie in einem Gleichnis und Spiegel, ihr meine Dankbarkeit besiege. Ja, wie willst du es tun, in welcher Weise? Ich stell inmitten ein Lusthaus hin. Das baue ich recht nach meinem Sinn. Als einen offenen Altan. Mit schönen steinernen Säulen dran. Auch springende Wasser und erzene Bild. Die sollen nicht fehlen zur vollen Zier. Und dann ich die Anlage also für, dass unter dem Morgen- und Abendwind ein Ruch von Blumen mancher Art daher streicht, alle Zeit gelind von Lilien, Rosen, Nelken, zart. Desgleichen an einer verborgenen Stätte, recht wie der Nymphe quillend Bette, lasse ich aus kühlem, glatten Stein eine fließende Badstub errichtet sein. Ah, das wird ein köstlich Gärtlein für ja, das will ich meiner Liebsten einbinden, die allzeit liebreich mich ergänzt mit Hetz und Schattenkühl mich letzt und einem verschlossenen Gärtlein gleich den Gärtner selig macht und reich. Da sehe ich deine Frau unterkommen. Wird dir jetzt die Begegnung frommen? Drück mich nicht gern vor ihr beiseit, hab aber wahrlich heute nicht Zeit. Geh du, bring mir zurecht die Dinge, dessen ich meinen Gruß darbring. Ach! Mutter! Bin froh, mein Sohn, dass ich dich sehe. Geschieht mir so im Herzen weh, dass über weltlich Geschäftigkeit dir bleibt für mich geringe Zeit. Mutter, die Abendluft ist übler Art und deine Gesundheit gebrechlich und zart. Hm? Vielleicht wir sollten zu anderer Stunde. Um meine Gesundheit kein Sorg nicht ab. Ich stehe mit einem Fuß im Grab. Oh. Mir geht's nicht um mein zeitlich Teil, doch desto mehr ums ewig Heil. Verziehst du dein Gesicht, mein Sohn, wenn ich die Rede anheb davon? Du solltest in dich gehen, ohne Spott, und recht betrachten deinen Gott, wo du von heute auf morgen leicht eine Botschaft dich von ihm erreicht. Doch du mehrest lieber Sündenschuld. Frau Mutter, spotten ist mir fern. Doch weiß ich den Pfaffen drohen halt gern. Das ist nun einmal ihr Sach in der Welt. Ist abgesehen auf unser Geld. Doch, es kränkt mich, wie sie Alten und Kranken in Kopf nichts bringen als finstere Gedanken. Solche Gedanken sind hell und Licht. Wer Recht in seinem Leben tut, den überkommt ein starker Mut. Darin ihm Seligkeit wird kund. Wir sind gute Christen und hören Predigt, geben Almosen und sind ledig. Mein Sohn, es ist ein arg Ding zu sterben. Doch ärger noch, auf ewig verderben. Frau Mutter! Auf 40 Jahre bin ich kaum alt. Mich wird eins halt nicht mit Gewalt von meinen irdischen Freuden schrecken. Willst du den Kopf in den Sand stecken? Und siehst den Toten nicht jedermann. Der mag als Stund dich treten an. Es wird die andere Zeit schon kommen, wo Buß und Einkehr mir wird frommen. Das Leben flieht wie Sand dahin. Ach Mutter, mir ist das Reden leid. Hab schon gesagt, hab heute nicht Zeit. Mein lieber Sohn, fall dir zur Last noch kurze Zeit. Du bleibst dann allein dahin und bist mein unberaten Kind, mein Sohn. Du bist ein stattlicher Mann. Frauenlieb steht dir wohl an. Und hat denn der Erlöser nicht ein Sakrament uns eingesetzt? Wodurch, was also dich ergetzt, verwandelt wird und kehret sich um aus Wollust in ein Heiligtum, will stets in arger Zucht umtreiben und fremd die heilige Ehe dir bleiben. Ich sag nicht ja, sag auch nicht nein. So muss ich allweg in Ängsten sein. Macht euch nicht unnütze Beschwerden, ihr seht mich sicher noch ehelich werden. Mein lieber Sohn, für dieses Wort will ich dich segnen immerfort. Hab nicht von heute noch morgen geredet. Einer Mutterherz ist wohlgestellt, wo nur ein gutes Wörtlein hinfällt. Und dass du so geantwortet hast, nimmt von der Brust mir schwere Last. Viel gute Nacht, Frau Mutter nun. Ich wünsch, du mögest sänftlich ruhen. So will ich, mein lieber, guter Sohn. Und ist mir doch, als ob ein Ton gar schön in deine Worte tönt herein. Daran

Mein Vetter Jedermann, wie grüßt ihr uns? Was ficht euch an? Was ist dir? Was schafft ihr Verdruss? Ist unversehens zum Mund zu kommen. Ich heiße euch alle recht schön willkommen. Ja. Nehmt, wie der Sinn euch steht, die Plätze. Stehst du da und siehst so fremd? Die sind ja alle Totenhemd. Was ficht dich an? Bist du mir krank? Das ist ein ungereimter Gedanke. Ich trinke jetzt einen Becher Wein. Der macht das Hirn von Dämpfen rein. Sitz! Red zu ihnen ein freundlich Wort. Ihr Leute? Ja. Seid ihr auch recht am Hort? Nein, nein, nein, ihr seht mächtig fremd mir aus. Potzfelden, Vetter Jedermann! Wollt ihr uns wiederum treiben fort? Das schafft ihr nicht so leicht, Putzmaus. Dazu ist euer Koch zu gut. Auch mit dem Wein recht warm ins Blut. Freu mich, dass ich hier sesshaft bin. Ja, wohl. Nur bloß mir steht zu sehen, wie ihr da seid hereingelaufen. So könnte ich euch alle kaufen. Und wiederum verkaufen auch. Dass es mir nicht so nahe ging wie eines Fingernagelsbruch. Was soll uns dieser grobe Spruch? Was meint er nur mit diesem Ding? Die Reden sind sonst nicht sein Brauch. Geht die Red! Gleicher Weiß auf mich? Ich weiß, wann es reichen, man's red, gar überfrech und aufgebläht! Dein Blick ist starr und fürchterlich. Für was willst du mich strafen? Sprich! Dich strafen? Süße, ist mir fern. Ich lieb dich! Gleich meinem Augenstern. Ich hab müssen denken von ungefähr, wie deine Mienen beschaffen wär, wenn dir auf eins zukäme die Grund, dass ich müsst sterben zu dieser Stunde. Oh, um Christi Willen, was ficht dich an? Mein Buhletraum. Mein lieber Mann. Ich bin bei dir. Sieh doch auf mich. Dein bin ich heut und ewiglich. Wenn ich dann sprech, bleibst du bei mir. Willst dort bei mir sein, so wie hier. Willst mich begleiten nach der Stätte und teilen mein eiskaltes Bette. Täte das Blut in Adern stocken. Und ich müsst sehen mit eigenen Augen, wie deine süßen Schwüre nicht taugt. Wie du läufst deine Hände aus meinen Händen gar am Ende. Und deinen Mund von meinem Mund abtrennest in der letzten Stund. Oh weh. Ihr lieben Vettern und Leute, mein Liebster ist besonders heut. Weiß nicht, was ich mich soll versehen. Könnt ihr mit Rat mir nicht beistehen? Hab nie zuvor ihn so gesehen. Weiß nicht, was ihm mag sein beschehen. Fenders sitzt hinterwärts der Stirn, ist eine Trockenheit im Hirn. Muss brav eins trinken mit Vergunst, dass in der Wein das Hirn aufdunst. Ja. Gehört ein Abzug in den Wein von Nieswurz, Veilchen oder Hand. Wir Buben, machet heiß den Wein, dass er glühend aufdampft und zu Zimt und Ingwer drein. Am Sagen, es gibt einen Stein, den trägt die Schwalbe in ihrem Bauch. Den haben die großen Ärzte im Brauch. Heißt Celidonius. Nein, Halcedon. Ist mächtig gegen die Melancholie. Ich mein, er müsst mit der Sympathie kuriert sein. Wär mir, mein Liebster, also krank. Ich tät's probieren. Was tät's probieren? Geheim. Von wo hast du die Wissenschaft? Hab's halt einmal und geb's nicht preis. Sag's aber ihr ins Ohrenleis. Oh, yeah! kommen und beschwert man, käme die Melancholie nicht auf. Was heißen Sie denn, die Spielleute nicht anheben mit Blasen? Oh. Und Geigen streichen? Und davor muss immer der Trübsinn weichen. Sie alles anheben zu singen, was? Davon schon öfter einer genasst. Darf aber ein tüchtig Lied hier sein. Es darf aber ein tüchtig Lied nur sein. Mach gesund. Nun grüße ich erst meine Tafelrund. Yeah! Oh, mir schlägt was auf der Brust. Nun habe ich doppelt Lebenslust. Bin froh, dass wir beisammen sein. Ja, lieb. Und Freundschaft. Die zwei sind viel wert. Ja. Denn die hat das Herz nicht mehr begehrt. Kommt, Wein, dazu und Seitenspiel. So ist schon übermaßen viel. Lasst euch nicht lang gebeten sein. Und singt uns eins, lieber Vetter mein. Mein dünner Vetter, oh weh, oh weh. Jetzt kommt ein Lied vom kalten Schnee. Frau Minna. Ein Glockenläut! Das kann nichts gut bedeuten! Der Schall ist laut! Und todesbang! Was läuten Glocken zu dieser Zeit? Ist nichts zu hören! Weit und breit! An einer Leuten hören Glocken! Was Glocken? Was wird von Glocken gerecht? Hast du viel verboten? Ich bitte euch! Lasst das Singen nicht stocken! Hat einer von euch was Leuten hören? Leuten meiner Seele noch schlafen. Ich bitte euch, lasst euch im Singen noch nicht stören. Ich bitte euch, hat alles nichts zu sagen, jetzt höre ich's nimmer. Ist alles schon gut? Freundschaft, sagt mir an, wer ruft so grässlich Jedermann? Hat müssen grad ins Ohr dir dringen, ein Widerhall von ihrem Singen. Nein! Nein! In fürchterlicher Weis und laut und mächtiglich, nicht leis. So, Jedermann! Der Fremde doch bekannt zugleich. Aus welchem höllischen Bereich hat's also müsst nach mir schreien? Das hört, so hört doch, wie schreit sie ruft, Jedermann! Ich höre keinen Laut. Ich höre keinen Schall. Auch nicht einen leisen Widerhall. Es ist Ohrentrug. Siehst nicht wohl aus, soll ich geleiten dich nach Haus? Wie ich auf euch die Augen heft, so kommen wir zurück, die Kräfte. Ich mein, es müsst schon mit dem Teufel zugehen, könnt solch ein Schrein ein zweites Mal sich hier anheben. Sitzt nieder, mein guter Gesell, und mögen alle lieben Gäste zulangen und sich ergetzen aufs Best! Will morgen zu gelegener Zeit mit einem Arzt Beratung pflegen, dass solche Zufälle allerwegen er wohlbedacht mir hält an. Musst du mir es versprechen, lieber Mann. Müsst ja vor Angst und Sorg vergehen. müsste ich dich öftern also sehen. Nun aber sag, um Gott, mein Lieb, was brennen die Lichter also trüb? Und wer kommt hinter mir heran? Auf Erden schreitet so kein Mann. Harry, jedermann ist so fröhlich dein Mut, hast dein Schöpfer ganz vergessen. Was fragst um das zu dieser Stund? Bekümmert's dich? Wer bist? Was soll's? Von deines Schöpfers Majestät bin ich nach dir ausgesandt und das in Eile, drum steh ich da. Wie? Ausgesandt? Nach mir? Ja. Denn ob du ihm gibst wenig Ehre, in der himmlischen Sphäre denkt er dein. In welcher Weis, das soll dir gleich berichtet sein. Was will mein Gott von mir? Abrechnung! Halten will er mit dir unverweilt. Ganz und gar bin ich unbereit für solch eine Rechnung legen. Müsste ich das tun? Da kenn ich in Not. Auch kenn ich dich nicht. Was bist du für ein Boot? Ich bin dein Tod. Ich scheue keinen Mann, tret jeglichen an und verschone keinen. Ich bin ein mächtig reicher Mann. Die Sache soll aufgeschoben sein. Nein. Was? Keine Frist willst du mir geben? Und überfällst eins ungewarnt, kam mittendrin im besten Leben? Gott Blut, das ist kein ehrlich Spiel, damit erwirbst dir Ruhm nicht viel. Denn dass ich nur sag, bin nicht bereit. Mein Schuldbuch ist nicht so weit. Hätte ich für mich so 10, 12 Jahre. Ich wollte es in der Ordnung haben. Hier hilft kein Weinen und kein Beten. Die Reis muss das bald antreten. Oh Gott, erbarm dich meiner schweren Not. Wird mir zum Gefährten für diesen Weg kein anderer als du bestellt? Muss ich aus dieser Erdenwelt hinaus? Und war doch hier niemals allein? Muss allerdings gesellig sein. Nun ist Geselligkeit am End. Regen nicht vergebener weiß die Hand. Schleun dich. Jetzt geht's vor Gottes Thron. Dort empfängest deinen Lohn. Ich komm halt schnell. Nur einen Tag. Nur diese Nacht. Bis Sonnenaufgehen. Dass ich mit Reu mög in mich gehen. Dergleichen wird von mir nicht erbeten. Wo ich einen Mann tu antreten, dem schlag ich auf sein Herz mit Macht. Wird vorher kein Anzeig beigebracht. Nun steh ich da, hab kein Geleit. Mit Weinen wird nur Zeit vertan. Denn ich ein lediglich Stündlein Zeit, mir zu gewinnen eingeleiht, dass ich nicht Mutter, Kind allein vor meinem Richter müsste sein. Meinst du, dass ein Geleit du dir gewinnst? Ich sag, sie weigern dir den Dienst. Nur nicht allein vor das Gericht, nur ein Stündlein Zeit um Christi Gotts Barmherzigkeit. Meinshalb, ich trete dir aus dem Gesicht. Nur merk, vertu nicht diese Frist und nutz sie glücklich als ein Christ. Mein guter Gesell, so, du weißt. Ich weiß, war nicht fünf Schritt weit, jedermann. Wie dich der Tod hat treten an und habe ich reden hören, als schlägt mir das Herz bis an den Hals. Nun kommt mir schier das Weinen an, wenn ich dich anschaue. Jedermann, was dir noch Not tut, sag du schnell. Du bist mir wahrhaft ein guter Gesell, dich hab ich all zertreu befunden. Du sollst mich finden zu allen Stunden, denn glaubt du mir, ging deine Reis geradewegs hinab zur Hölle. Fändest den Gefährten dir zu stell? Mein Freund! Merk wohl, dass dich noch vieles quält. Ich lass dich nicht im Stich und ging es bis zum Mord. Nein, nein, es ist nicht um dies mir bei Gott's bloß. Es geht dir um dein Geld und Gut. Das schafft dir große Sorgen, lass, dass du keine Leibeserben hast. Nein, lieber nein! Braucht nicht viel Wort! Bei mir ist dein Vertrauen am Ort. Die ist um deine Freundin zart, dass deines Reichtums auf sie kommt. Lieber Guter, hör mich an! Spar dir die Reden, jedermann! Ganz was anderes schafft mir Qual! Vielen Dares, mein guter Gesell. Mir ist befohlen, mich fortzuheben. Der Weg ist weit und voll Beschwer. Und was dann kommt, noch weit mehr. Denn ich soll eine Rechnung legen von meinem Reichtum und all meinem Leben vor meinem Schöpfer und höchsten Richter. Drum also komm mit, mein guter Gesell. Wie du es versprochen hast, so schnell. Ah ja, das ist schon eine Sache. Daran nur denken macht mir heiß. Was? Doch sollte ich antreten, die Reis da, heißt es sich beraten und gut. Ach, es doch auf jeglicher Gassen. Wollte es nicht leben noch tot mich verlassen und wäre es geraten, wegs zur Hölle. Gerecht nicht! Ja, so war man gerät. Hand aufs Herz. Aber es ist jetzt nicht Zeit für dergleichen Scherz. Und dann, wenn wir die Reis wollten antreten, wann kämen wir wiederum hierher? Ei, gib doch Antwort. Immer mehr. Nimmermehr, bis an den jüngsten Tag. Dann bei Gotts Tod bleib ich hintan. Wenn in dem Sinn die Meldung beschah, stets, dass ich die Reis nicht tu. Nicht tust? Nein, alsdann bleib ich am Ort. hast mir was anderes versprochen. Weiß wohl. Und so, du wolltest was anderes begehen. Was Gutes mit Frauen in Kumpanei und was es sonst sei, solltest an deiner Seite mich sehen. Das sage ich in Treuen. Und deiner bedarf ich jetzt gar sehr, Gesell. Ob wir Genossen waren, ob nicht. Hinfort tue ich mit dir keinen Schritt. So bitte ich dich. Nimm so viel auf dich. Um Christi Gottesbarmherzigkeit. Und gib mir tröstliches Geleit. Es war die Stadt. Ich tu dir's nicht. Gib Gott dir eine schleunige Fahrt, recht sänftlich in guter Art, muss eilends jetzt meines Weges gehen. Gesell! Leb wohl, jedermann. Leb wohl, am End gib mir die Hand. Ja, scheiden tut recht weh. Das habe ich jetzt erkannt. War mein Gesell. Solange ich fröhlich war. Es heißt, solange einer im Glück ist, der hat Freunde, die Menge. Doch, wenn ihm das Glück den Rücken kehrt, dann verläuft sich das Gedränge. Viele liebe Vettern, bleibt mir nah. Ihr seid wahrhaftig recht am Ort. Weiß auf der Welt kein schöner Wort als dieses. Art lässt nicht von Art. Ruhig Blut, mein Vetter Jedermann. Nur ruhig Blut. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, ihr lasst mich auch nicht. Ist gar von lassen. Nicht die Sprach im Stich euch lassen. Das wäre uns Schmach. Euch widerfahr so viel Liebes wie Leides. Mit euch zuteil begehren wir beides. Vielen Dank, ihr Blutsfreunde mein. Da wir doch Anverwandte sein. Ihr habt gesehen, es kam ein Boot. Der kam auf hohen Königsgebot. Er hieß eine Fahrt mich unterwinden. Von dieser Fahrt, das weiß ich wohl, werde ich nimmer zurückgefunden. Habt ihr auch richtig verstanden, dem Boot? Ob ich? Nun ja, ein recht ungebetener Gast, Vetter? Ja, ich meine, Gott sei's geklagt. So meint ihr auch wie ich. Tja, wie gesagt, Gott befohlen, Vetter Jedermann. Da habt ihr alles, was ich sagen kann. Ihr Vettern, bleibet. Hört mich an. Ich muss dort eine Rechnung legen. Was denn für Rechnung? Von all meinen irdischen Werken. Wie ich meine Tag hab hinbracht, was ich Arges hab getan, die Jahr all bei Tag und Nacht. Drum seid um Christi willen gebeten und helft mir, meine Sache vertreten. Was? Dorthin? Nein, Jedermann, da geh ich nicht mit! Oh, dass ich nicht geboren wär! Was denn? Fang du jetzt mit Jammerns an? Nur eins muss dir gesagt sein lassen. Mich bring's einmal nicht in die Gassen. Mein Vetter, willst nicht mit mir gehen? Au! Hab jetzt Gott tut Krampf in den Zehen. Oh, ist ein arg Übel, Jedermann. Das fällt mich unversehens an. Uns wirst nicht verführen, das lass nur sein. Doch hab ich ein schön bös Weib daheim, die mächtig gern auf Reisen geht. Wenn die dir zu Gesichte steht, die geb ich dir in guter Art. Leicht, dass sie mit dir geht auf deine Fahrt. Es ist nicht üblich, in solcher Weise die Leute zu beschicken zu einer Reise. Dergleichen Anmutung ist nicht zart und hat mir keine rechte Art. Hast deinen leibeigenen Knecht genug? Die magst dazu aufbieten mit Fug. Aber die lieben Verwandten dein sollten dazu wert dir sein. Leibeigener Knecht! Was sollen wir die? Ist alles zu Ende? Das Freudenmahl und alle fort aus meinem Saal. Bin ich denn ein verlorener Mann und ganz allein nicht auf der Welt? Ist es schon so um mich bestellt? Hat mich der schon dazu gemacht? Ganz nackend und ohne alle Macht, als läg ich schon in meinem Grab, wo ich doch mein warm Blut noch hab und Häuser viel und Schätze mein. Auf, schlag die Feuerglocken rein. Schlag die Feuerglocken rein. Ich muss schnell eine Reise tun und das zu Fuß und nicht zu Wagen. Meine große Geldhorn, die sollen sie ja beitragen. Die schwere Truhe, die drinnen steht. Ja, ja, eilig, ohne viel Gerät. Die Truhen, Gesindel! Die Reise wird wie ein Kriegszug scharf, dass ich der Schätze sehr bedarf. Ich habe euch berufen für eine Reis, dass jeder mir Gehorsam erweist. Die Reis ist seltsam und recht weit und fordert zuverlässige Leute. Die tun, dies macht das schwer. Ihr tut, was anbefiehlt der Herr. Reis angehen. Katze hinter still. Heimlicher Weiß. Du Narr. Bald ist die Stunde vertan. Nimmst immer noch Vernunft nicht an. Weißt nicht, dein Recht geleit zu suchen. Bald wirst verzweifeln und dir fluchen. Uns morden. Was ist denn jählings aus mir worden? Hab immer doch in bösen Stunden mir irgendeinen Trost ausgefunden, war nie verlassen, ganz und gar. Nie kein erbärmlich armer Narr. Wer bin ich denn? Reiche jedermann allzeit, es ist mein Hand. Das ist mein Kleid. Und was da steht, auf diesem Platz, das ist mein Geld. Das ist mein Schatz, durch den ich jederzeit mit Macht habe, spielend alles vor mich bracht. Nun wird mir wohl. Dass ich den See recht bei der Hand in meiner Nähe. Wenn ich bei dem verharren kann, geht mich kein Graus. Und längst nahm, wer? Ich muss ja dorthin. Das kommt mir jährlich in den Sinn. Nicht ohne dich. Du gehst mit mir, lass dich im Hals nicht hinter mir. Hey, jedermann, was ist mit dir? Du bist ja grausamlich in Eil und bleich wie Kreiden all dieweil. Wer bist denn du? Kennst vom Gesicht mich nicht? Dein Reichtum bin ich halt, dein Geld, dein Eins und Alles auf der Welt. Dein Antlitz dünkt mir nicht so gut, gibt mir nicht rechten Freudenmut. Das ist gleich viel. Du musst mitgehen. Was soll's, kann alles von hier geschehen. Weißt wohl, was ich in Mächten hab. Sag, was dich drückt, dem helf ich ab. Nein, nein. Die Sache ist anders, Herr Bewand. Es ist von wo um mich gesandt? Von? Ja, ja, es war ein Boot bei mir. Ist es an dem, du musst von hier? Ei was, naja, gehabt dich wohl. Ein Boot war da, das er ihn hol. Dorthin. Das ist ja schleunig kommen. Hab vor dem nichts der Art vernommen. Und du gehst mit? Nicht einen Schritt. Bist mein! Mein Eigentum, mein Sach! Dein Eigen? Ha, dass ich nicht lach! Willst aufrebellen, du verflucht, du Denk! Dein Wut acht ich gering, wird umkehrt wohl beschaffen sein. Ich steh gar groß, du zwergisch klein! Du kleiner wirst wohl sein, der Knecht! Und dünkt's dich anders wär's gewesen. Das war ein Trug und Narrenwesen. Hab dich gehabt zu meinem Befehl. Und ich regiert in deiner Seele. Was mir zu Dienst in Haus und Gassen. Ja, dich am Schnürel tanzen lassen. Du warst mein leibeigener Knecht und Sklave. Nein, du mein Hampelmann, recht brav. Du Laff, du ungebrannter Narr, Erznarr, du Jedermann, sieh zu, ich bleib da hier. Und wo bleibst du? Was ich in dich hab eingelegt, danach hast du dich halt geregt. Das war ein Pracht und ein Ansehen, ein Hoffart und ein Aufblähen. Und ein verflucht wollüstig Rasen war alles durch mich ihm eingeblasen. Und was ihn itzt noch aufrecht hält, dass er mit platt am Boden fällt und alle Viere von sich reckt und hält ihn noch emporgestreckt, das ist allein sein Geld und Gut. Daher springt all dein Lebensmut. Und damit ist zu Ende. Dein Glück. Bald werden dir die Sinn vergehen. und mich wirst nimmer wiedersehen. War dir geliehen für irdische Tag und geh nicht mit auf deinen Weg. Geh nicht, bleib hier, lass dich allein, ganz bloß und nackt, in Not und Pein ist also nichts dein Hand aus Recken und hilft kein Knirschen und Zähne blecken. Fährst in die Gruben, nackt und bloß. So wie du kamst aus Mutterschoß. Jedermann. Jedermann. Hörst mich nicht. Ist, als wenn eins gerufen hätte. Die Stimme war schwach und doch recht klar. Hilf Gott, dass es nicht meine Mutter war. So viel erbarm dich mein, lass das nicht meine Mutter sein. Das ist ein krank Weib. Was kümmert's mich? Soll sehen, wo sie bleibt. Mein Jedermann, ich gehör zu dir. Um deinetwillen lieg ich hier. Wie soll denn das bewendet sein? Ich trag deiner Sünden tiefe Wunde, bin all die Werke dein. Ich will keinen Spott. Ich sterb allweg. Komm doch zu mir. Meine Werke will ich jetzt nicht sehen. Wär ich's imstand, ich lief zu dir. Liegt Angst und Marter genug auf mir. Mich brauchst. Der Weg ist schreckbar weit. Bist ahn noch ohne ein Geleit. Des Weges muss ich jetzt allein. Nein, ich will mit, denn ich bin dein. Bist entboten zu deinem Erlöser, vor ein höchst Gericht zu kommen. Willst du nicht gehen verloren, tritt nicht allein die Wanderung an. Du willst mit mir? Fragst du mich das, mein Jedermann? Wie du mich sehnlichst siehst an, ist mir, als hätte in meinem Leben nicht Freund noch Liebste, nicht Weib noch Mann mir keinen solchen Blick gegeben. Oh, Jedermann. Du hast dein Gesicht verhärmt und bleich. Und dünkt mich doch an Schönheit reich. Könnt deine Augen scheinen, in meine Augen dringen ein. Ein großes Heil und Segen dann geschehe an einem armen Mann. Doch Doch weiß ich, wie ist es nun versäumt? Und alles nur wie geträumt. Hättest erkannt in deinem Leben, dass ich nicht völlig hässlich bin, wärest bei mir verblieben. Aufgegangen wäre dein Herz. Ich wär dir worden ein göttliches Gefäß, ein Kelch der überströmenden Gnaden. Und dich wollte ich erkennen nicht. Was so verblendet mein Gesicht? Was sind wir für Wesen dann, wenn solches uns geschehen kann? Ich war dein Kelch. Von Irdischem war darin kein Ding. Drum schien ich deinen Augen gering. Hast wollen dich tränken an der Welt. Da ward der Kelch dir weggestellt. Nun habe ich meines Lebens Lohn. Das sind deine ungelittenen Leiden. O, könnten dein Herz sie schaffen neu? Wie selig wäre das uns beiden. Wie an dem ganzen Wesen mein. Nicht eine Fieber, jetzt nicht schreit. Vor tiefer Reu und wildem Leid. Noch einmal! Es kommt nicht wieder. Hier wird kein zweites Mal gelebt. Mag diese Reue so brennend groß mich nicht vom Boden winden los? Wirke um alles. Lass mich nicht im Stich. Bin sonst verloren, sicherlich. Ich hab eine Schwester, Glaube genannt. Wenn die wollt sich erbitten lassen, dass sie mit dir zög deine Straßen und trät mit uns vor Gottes Gericht. Hilf du mir, Rechenschaft zu geben vor dem, der ist Herr über Tod und Leben und Herrscher in der Ewigkeit. Mit uns verloren für alle Zeit. Oh, jedermann. Lass mich nicht ohne Rat. Die Zeit entflieht. Hast mich dein Leben lang verlacht und Gottes Wort für nichts geachtet. Geht nun in deiner Todesstund ein anderer Red aus deinem Mund. Ich glaub. Ich glaub. Die Red ist arm. Oh, das ist meiner Gott erbarm. Ich glaub die 12 Artikel mit Fleiß, die ich von Kindschulzeiten weiß. Was sie vorstellen, ganz und gar, nehm ich für heilig hin und wahr. Das ist des Glaubens ein ärmlich Teil. Baut dir hinüber keine Brücke. Weißt du nicht Besseres unverweilt? Ich glaub. Ist in Wollust ganz ertrunken, in Lastern völlig gar versunken, nach deinen Taten ein gefundenes Fressen für die Hölle. Nein. Ich glaub. Glaubst du an Jesu Christ, der von dem Vater kommen ist, ein Mensch und unsersgleichen wurde, von einem irdischen Weibe geboren? Und hat in Marterqual sein Leben um deinetwillen hingegeben. Und ist erstanden von dem Tod, dass du versöhnet seist mit Gott. Ja, ich glaub, solches hat er vollbracht. Des Vaters Zorn zunicht gemacht, der Mensch hat ewig heil erworben und ist dafür am Kreuz verstorben. Doch solches kommt so gut nur dem, der heilig ist und gut. Da sie, so steht's um meine Werk. Von Sünden hab ich einen Berg so überschwer auf mich geladen, dass mich Gott gar nicht kann begnaden, was er der Höchstgerechte ist. Bist du ein solcher Zweifelchrist und weißt nicht Gottes Barmherzigkeit? Gott straft schrecklich. Gott verzeiht en masse. Schlug den Pharao, schlug Sodom und Gomorra. Schlug, schlug, schlug. Nein, gab hin den eigenen Sohn in Erdenqual vom Strahlenthron. Das als ein Mensch, er wird geboren und keiner ginge mehr verloren. Nicht einer, nicht der Letzte, nein. Glaubst du daran in diesem Leben, so ist dir deine Sünd vergeben und ist gestillet Gottes Zorn. Schrei zu dir in letzter Stund. O ewiger Gott, o göttliches Gesicht, o rechter Weg, o himmlisches Licht, mein Erlöser, steh mir bei, wenn der höllische Feind sich drängt herbei. Bist du bereit zur Buße? Die dir wird auferlegt, solange deine Zeit besteht. Dann komm. Was bleibt ihr stehen, Frau, zur Stund? Wie ist euch? Seid ihr nicht gesund? Wollt ihr nicht heim in euer Bett statt nächtlings zu der Morgenmett? Wir hören also herrlich klingen. Da ist nichts. Ich hör's. So singen sie vor Gottes Thron. Das geht auf meinen lieben Sohn. Ich spür. Zu dieser nächtigen Stund ist seine Seele worden gesund. Erst versöhnet Gott dem Herrn, das sterb ich freudiglich und gern. Erhört ist meine große Bitt und weiß, dass ich einmal hintritt vor Gottes meines Schöpfers Thron und find dort meinen lieben Sohn. Amen. Wollt ihr nicht kommen, Frau? Die Zeit vergeht, es wird schon grau. Jedermann, wie ich dich nun in deines Vaters Hand befehl, so sei deine Rechenschaft ohn Fehl. Jedermann, ich segne dich in meinem Sinn. Du hast mich geschaffen von Schmerzen frei. Nun geh ich mit dir, wohin es auch sei. Die Zeit vergeht, beeile dich. Kein Mensch kann nach dem Tode sich bekehren. Kniend sollst du flehen, damit du dort genesen kannst von deiner Pein durch Beichte und geißelnde Buße. Und wenn du dann empfangen hast das Sakrament und heiliges Öl, dann komm wieder. Wir erwarten dein. Es sei an dem. Nun geh hinein. Jedermann! Halt! Jedermann aufhalten! Jedermann aufhalten! Hey! Hierher, Gesell! Ich komm dich holen! Bin zur Stelle! Hey! Jedermann! Er ist hinein! Muss taub auf beiden Ohren sein. Was geht er denn in dieses Haus? Da hol ihn dieser oder jener heraus. Ich warte derweilen an der Tür. Fass ihn und meineswegs ihn für. Kann sein, er lässt mich warten lang. Mag ihr, ist mir um ihn nicht bang, ist mir verfallen. Mit Haut und Haar und sicher, wie lang schon keiner war. He is mine, from head to toe, as sure as no one has ever been before. Ma appartiene al 100%, è sicuramente mio, come nessuno da lungo tempo. Il est à moi, de la tête aux pieds, comme certes. Personne ne le fut encore. Он мне отдался с головы до ног, когда его никто давно не смог. Der kehrt mir mit Haut und Haar und ist mir sicher, wie lang schon keiner war. Das verstehen Sie. Halt da! Muss hier vorbei. Hier nicht. Ganz unbedingt. Hab dort zu tun. Hier ist kein Weg für deinesgleichen. Ein zänkisch Weib. Ich kann ausweichen. Hier ist kein Weg. Lass sie gesagt sich sein. Ich hab zu warten. Dort an der Tür. In Amtsgeschäften. Damit ich einen, der dort herauskommt, dann mit mir eines gewissen Weges führe. Ich führe Zwiesprach, nicht mit dir. Ich auch nicht. Geh halt da vorbei. Hier ist kein Weg für dich. Geschrei, Gespiel. Bloßen. Nicht beißen, bloßen. Belästigung. Kein Weg. Kein Weg. Kein Weg ist hier kein Weg. Sitzt einer hier unter euch allen, der ins Gesicht mir tät bestreiten, dass dieser Mensch mir ist verfallen. Kein Boden, nichts, worauf mein Fuß mag stehen, hüpfen, springen, nein, hier wird sogleich ein Weg mir sein. Willst du es mit deinen Fäusten richten und stören unser frommes Gebet? Sie, wer zu unserer Hilfe da steht. Sind die Gesellen auch im Spiel? Und wissen Besseres nicht zu schaffen, als hier zu lümmeln und zu gaffen. So abends spät wie morgens früh, wenn andere Leute in saurer Mühe nachgehen, ihren Amtsgeschäften, mit schuld'gem Eifer und besten Kräften. Ich frage, sind hier Zweifel im Spiel? Ist hier ein Handel in der Schwebe? Nichts davon, nichts. So war ich Leber, ein prächtig Schwelger und Weinzecher, ein Buhl, Verführer und Ehebrecher. Ungläubig als ein finsterer Heide, in Wort und Taten frech vermessen und seines Gottes so vergessen wie nicht das Tier auf seiner Weide. Witwen und Waisen, Gutsverprasser, ein Unterdrücker, Neider, Hasser. Mir fehlen ihm zumal die Worte. Und diesen will man mir verwehren, dass ich ihm auf die Kappen gehe. Ihm jählings das Genick umdreh, ihm zuschrei. Duck dich Fleisch und stirb. Und seine Seele für uns erwirbt. Verharrt ihr drauf mit kaltem Blut und bangt euch nicht vor meiner Wut. Und Zähne gefletscht und Fäust geballt. Und dass Recht und Gerechtigkeit gewappnet stehen auf meiner Seite. Auf deiner Seite steht nicht viel. Hast schon verloren in dem Spiel. Gott hat geworfen in die Schal sein Opfertod und Marterqual und jeder Mannes Schuldigkeit vorausbezahlt in Ewigkeit. Seit wann? Seit wo? Wie geht das zu? Geschieht das in einem Nu? Solches bewirkt die tiefe Reu. Die hat eine lohende Feuerskraft, da sie den Grund der Seel umschafft. Weiberred und Gaukelei. Wasch mir den Pelz und mach ihn nicht nass. Ein Wischiwasch, sei Baderei. Zum Spein ich dergleichen Hass. Beweis, gib eine einzig Red, die vor Gericht zurechte steht. Vor dem Gericht, vor das er tritt, bestehen deine Rechte nicht. Die sind auf Schein und Trug gestellt. Ja. Auf hie und nun und diese Welt. Die ist gefangen in der Zeit und bleibt in solchen Schranken stocken. Wo aber tönet diese Glocken, hat angehoben Ewigkeit. Nein, du bist der muss seine Zutat zum Schütteln. Der Schütteln, natürlich, der Schütteln, nein, der ein schöner Fall, ganz sonnenklar. Und in der Suppe doch ein Haar. Tret arglos her, vergnügt im Sinn und mein zu melden, mich als Erben. Ja, Vetter, ja, da liegen die Scherben. Hier ist kein Weg, hier ist kein Weg. Ach, Weiber, Fastensuppe und Schläg. Das ist, wie ich sie halten tät. Ja, ein Anspruch, der zu Recht besteht. Vor Türken, Mohren und Chinesen. Ja, da ist Anspruch und Recht gewesen. Was ist denn inhalieren?